Dieser Knochen bewahrt 3 Sekunden aus dem Leben vor 9000 Jahren, ergänzt Roberto Risch, Archäologieprofessor an der Universität Barcelona. Auf dem langen Knochen zeichnen sich nämlich Abdrücke von Zähnen ab. Das war ein Hund. Der hat sich den Knochen geschnappt und wollte mit ihm verschwinden. Da gab's eins hinter die Löffel. Und er ließ den Knochen fallen, lacht Risch. War das die Schamanin, die ihre Haarnadel retten wollte? Die Steinwerkzeuge spiegeln die geologische Vielfalt der Region, sagt Risch. Jeder Stein ist anderer Herkunft. Neben dem als Dechsel eingesetzten Steinbeil hat sie einen Retuscheur dabei, um Silexklingen herzustellen und bearbeiten zu können. Dann ist da ein Reib- und Polierstein, mit dem etwa Wandputz wie im Grab ausgestrichen werden konnte. Und ein Schlagstein, der auch zur Lederverarbeitung gedient haben könnte. Teils weisen die Steine unterschiedliche Gebrauchsspuren auf. Das ist wie eine Werkzeugkiste, die sie dabei hat. Für jede Aufgabe ist sie gerüstet und sie kann damit weitere Werkzeuge produzieren. Auch hier bietet sich ein Schlüssellochblick auf die Schamanin. Da es sich vermutlich um ihre persönliche Ausstattung handelte, verraten die Gebrauchsspuren des Retuscheurs, sie war Linkshänderin. Das Grab ist ein Mikrokosmos, der den Makrokosmos widerspiegelt. Wir sehen die Vielfalt der Steine und die Vielfalt der Tiere, sagt Risch. Ich bin überzeugt, dass ihr genauso eine Vielfalt an Pflanzen mitgegeben worden ist. Leider lieferten die Proben in Sachen Pflanzenpollen bisher keine befriedigenden Ergebnisse. Einzig ein Pollenkorn vom Linum usitatissimum Typ hat die Archäobotanikerin Elisabeth Entmann bisher entdecken können, also Flachs. Die Vorstellung einer blauen Blume wie Flachs im Grab der Schamanin von Bad Dürrenberg ist einer dieser unvorstellbar hübschen Zufälle. Denn es war ausgerechnet der Dichter Novalis 1772 bis 1801, dem wir das Symbol von der romantischen Suche nach der blauen Blume verdanken, der ohne es zu wissen wohl mehr als einmal am Grab der Schamanin stand. Friedrich von Hardenberg, das ist Novalis bürgerlicher Name, war im Brotberuf Salinenassessor und Mitglied des Salinendirektoriums, das auch für die Dürrenberger Salzproduktion zuständig war. Schon sein Vater war erster Direktor der kurfürstlichen Salinendirektion von Dürrenberg, Kösen und Artern gewesen.